Es ist für mich immer eine Ehre, hier zu sein. Es ist etwas in meinem Herzen geschehen, was ich mir nie gedacht hätte, dass es geschehen könnte, dass ich so eine unwahrscheinliche Liebe für Deutschland in den letzten Jahren entwickelt habe, die einfach von nirgendher kam für mich, von mir aus gesehen. Plötzlich habe ich dieses Land so sehr geliebt und auch begonnen, für dieses Land zu beten. Und ich weiß gar nicht, was in mir drinnen geschehen ist, aber ich bin so überzeugt, dass der Herr große Dinge auch hier in dieser Nation noch vorhat. Matthias hat mich gebeten, ganz kurz euch zu erwähnen, dass es wiederum zwei meiner Bücher jetzt bei euch im Bücherladen auf Deutsch gibt. Das eine ist der richtige Umgang mit Prophetie. Der Herr hat mich seit knapp 40 Jahren im prophetischen Dienst immer wieder verwendet. Und da habe ich endlich ein Buch geschrieben, wirklich praktisch, wie man mit der Prophetie umgehen kann und wie jeder lernen kann, auch vom Herrn verwendet zu werden. Ein zweites Buch, das ist ein etwas dickeres Buch, Gottes übernatürliche Versorgung. Ah, hier oben sind sie auch. Das ist ein Buch, welches eigentlich ich geschrieben habe, was herauskommt aus vielen Studieren der Bibel, aber auch mein Erlebnis ist. Meine Frau und ich, wir haben uns klar entschieden, als wir vor 30 Jahren geheiratet haben und zusammen den Dienst begonnen haben, dass wir nie irgendwo einen Spendenaufruf für uns machen werden. Wir werden wirklich beweisen, dass das Wort Gottes wahr ist und Gott ein Gott der übernatürlichen Versorgung ist. Und das haben wir erlebt. Dieses Buch ist voll von auch Erlebnissen und Geschichten, die wir auch persönlich erlebt haben und auch klar vom Wort Gottes, dass Gott seine Kinder versorgen wird. Wir sind vor 3 Jahren nach Brasilien gegangen, weil Gott uns einfach ganz klar dahin gerufen hat. Als wir dorthin gegangen sind, da hatten wir eigentlich ganz wenig Geld in der Tasche und gerade mal unsere Koffer mit Kleidern mit. Und wir gingen wirklich im Glauben hin, dass Gott uns da versorgen wird. Aber dann geschah etwas anderes. Ich sah die unwahrscheinliche Not unter den Kindern. Und wir haben uns entschlossen, in Brasilien 100 Waisenhäuser zu errichten. Wir haben bereits 3 Häuser gekauft. Jetzt hört mal zu. Wir haben nie irgendwo in irgendeinem Land um Spenden gebeten. Wir haben nie auch irgendwelche Freunde gebeten. Freunde haben uns gebeten zu berichten, also schreiben wir einfach einen monatlichen Grundbrief. Aber darin wird nie erwähnt, ob wir Geld brauchen und wie viel wir brauchen. Darin wird nie erwähnt, dass uns jemand helfen soll finanziell. Gott hat uns in 2 Jahren knapp 300.000 Euro zugespielt. Und wir haben 3 Häuser gebaut bereits. Und alles auf übernatürliche, wirklich auf übernatürliche Art und Weise. Gott hat mitten in der Nacht Leute aufgeweckt in anderen Ländern, ihnen gesagt, ruf sofort den Reinhard an, weil du musst da was tun. Und er hat gesagt, warum weckt Gott mich auf in der Nacht? Und wir brauchten gerade noch einen gewissen Betrag, um das Haus zu kaufen. Sonst ging es nicht mehr. Es war der letzte Tag. Und ich habe gesagt, ja, ich sage dir nicht, warum Gott dich aufgeweckt hat. Das musst du Gott fragen. Und er hat Gott gefragt und Gott hat ihm gesagt, uns genau den Betrag zu geben, der gefehlt hat, um dieses Haus zu kaufen. Und dieses Buch berichtet davon, dass Gott ein Gott der übernatürlichen Versorgung sein will für jeden von uns. Ich habe sehr viel gebetet über diesen heutigen Morgen. Und als ich wirklich intensiv auch im Gebet war und im Suchen des Herrn für diesen Gottesdienst und was der Herr euch sagen will und was der Herr auch für euch als Gemeinde vorhat, da hat der Herr mir ein Wort für dich, lieber Wolfert, gegeben. Das habe ich eigentlich gar nicht gesucht. Es kam so plötzlich aus heiterem Himmel. Ich habe für diesen Tag hier gebetet. Das war schon vor einigen Wochen. Und darum habe ich das auch sofort niedergeschrieben. Aber der Herr hat so klar zu mir gesprochen. Und ich habe es niedergeschrieben. Und ich gebe dir dieses Wort jetzt weiter. Lieber Wolfert, warte nicht darauf, dass die herrlichen Tage der Manifestationen des Heiligen Geistes, welche du in der Vergangenheit erlebt hast, wiederkommen. Versuche nicht, die Manifestationen des Heiligen Geistes zu erleben, von denen du gehört hast, welche du erlebt hast, sowie welche du durch deine Studien von anderen Nationen, Diensten sowie Männer und Frauen Gottes gelernt hast. Gott tut etwas ganz Neues, etwas, was Deutschland noch nie gesehen hat. Wenn du in die Geschichte zurückblickst, um herauszufinden, was Gott durch dein Leben und durch diese Gemeinde hier tun wird, wirst du es verpassen, weil Gott etwas ganz Neues dabei zu tun ist, das Gott hier jetzt vorbereitet in dieser Gemeinde. Genauso wie Gott an deinem und in deinem Herzen gewirkt hat über die letzten Jahre, du so bereitwillig darauf reagiert hast und dein Herz auf das Wirken des Heiligen Geistes vorbereitet hast, wie du die Dinge in deinem eigenen Herzen erlebt hast, die so neu für dich waren, so tut der Herr neue Dinge mit dir und durch dich. Die alten Wege werden diese Nation und die anderen Nationen in Europa nicht erreichen, so wie Gott es verheißen hat und wie er es auch tun wird. Aber nachdem er fest entschlossen ist, die größte Ernte der Geschichte in diese Nation zu bringen, bevor sein geliebter Sohn wiederkommt, tut er neue, noch nie dagewesene Dinge hier in dieser Nation, welche souverän sein werden, welche begleitet sein werden von spontanen Zeichen und Wundern. Der Heilige Geist wird auch durch Kanäle wirken, die schwach erscheinen und welche von Gemeinden und Leitern abgelehnt wurden und welche heute vor ihm zerbrochen und ihm ganz ausgeliefert sind. Die, welche gelernt haben, diesen Zerbrochenheit anzunehmen und wahrhaft die Gegenwart des Heiligen Geistes zu lieben und zu ehren, sind diejenigen, welche teilhaben werden an dieser kommenden großen Reformation, die Deutschland erreichen wird. Viele Menschen haben verschiedene Schwierigkeiten in ihrem Leben durchgemacht, dem Teufel widerstanden, ihre Umstände sowie anderen Menschen die Schuld für ihre Probleme gegeben. Sie haben aber nicht die Weisheit des Heiligen Geistes gehabt, um zu verstehen, dass er selbst sie zubereitet, damit sie sich selbst ihm ganz ausliefern und seine wunderbare Gegenwart und ihn als Person zu ergreifen. Ihre Augen werden sich öffnen, sie werden sich ganz ausliefern und Teil dieser großen Bewegung des Heiligen Geistes werden, welche Gott in seinem Wort verheißen hat und über die Jahre durch seine Propheten bestätigt hat und in der Gott dich ganz besonders verwenden wird. Sei geduldig, lieber Wolfert, und lass dich nicht entmutigen. Verzweifel nicht, Gott ist treu, du wirst sein Wort erfüllt sehen, welches er dir verheißen hat. Selbst wenn es Momente gab, in denen es für dich schwer war zu verstehen, was geschah, und du versucht warst, die Absicht Gottes in Frage zu stellen und ob sich seine Pläne durch dein Leben noch erfüllen werden und ob du die Verheißungen selbst noch sehen und erleben wirst, hast du dich entschieden, das, was du den Menschen gelehrt hast, selbst treu zu praktizieren. Du hast auf die Verheißungen geschaut und sie geglaubt. Darum wird Gott dich durch seinen Geist stärken, dir neue Energie geben, damit du die Erlösung des Herrn, welcher du geglaubt hast, auch sehen wirst und seine Verheißungen selbst durch dein Leben erleben wirst. O Jesus. Vater im Himmel, wir danken dir. Heiliger Geist, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart hier in diesem Raum. Heiliger Geist, ich trete beiseite, damit du tun kannst, was immer du möchtest. Wirke, Heiliger Geist, heute Morgen. Drücke dich aus, so wie du dich ausdrücken wirst. Wir schätzen, wir lieben deine Gegenwart, wir ehren dich. Wir bitten, dass du heute Morgen jedes Herz so veränderst, damit es dir, Jesus Christus, Ehre bringen kann. Komm, Heiliger Geist, und verändere unser Wesen grundlegend, damit wir die Menschen sein können, die, wo immer wir auch sind, Jesus Christus verherrlichen können. Danke, Heiliger Geist, dass wir dir vertrauen können, dass du das heute tun wirst. Amen. Ich habe heute ein Wort auf meinem Herzen. Ich habe eigentlich schon was ganz anderes vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend predigen werde oder nicht. Ich habe eine sehr, sehr starke Botschaft, die ich eigentlich noch nicht gepredigt habe, nur einmal, die mich aber seit Jahren beschäftigt. Aber als ich gebetet habe, hat der Herr wirklich mir einfach in eine andere Richtung gelenkt. Und ich habe heute eine einfache Botschaft, aber eine Botschaft, die, wenn ihr sie ganz einfach in die Praxis umsetzt, die euer Leben radikal verändern wird, das verspreche ich euch, dass ihr werdet nicht mehr dieselben sein, wenn ihr lernt, das zu praktizieren. Es hat mein Leben auch radikal verändert. Als ich begonnen habe, dem Herrn zu dienen, vor knapp 40 Jahren, da habe ich zum Herrn gesagt, Herr, ich werde nie etwas predigen, was ich nicht zuerst selbst praktiziere und in meinem Leben lebe. Ich will authentisch sein. Ich will nicht ein heuchelnder Pharisäer sein, der, wie man bei uns in Österreich schon so schön sagt, der Wasser predigt und Wein sauft. So sagt man es bei uns. Der Wasser predigt und Wein trinkt. Ich muss mich immer schön anstrengen und benehmen, dass ich gut tönend Deutsch rede und nicht so, wie ich es bei mir zu Hause gewohnt bin zu reden, weil dann versteht ihr mich nicht mehr. Aber ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, Herr, ich will nur das predigen, was ich auch wirklich persönlich in meinem Leben erlebe. Schlagen wir unsere Bibel auf zu Philipper Kapitel 4, Vers 6. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre die Gegenwart des Heiligen Geistes so stark hier. So stark, dass ich mich schwer tue, auf das Wort zu konzentrieren, weil hier schweben so viele prophetische Worte in diesem Raum, die ich versuche zu ergreifen. Gleichzeitig versuche ich auch, das Wort Gottes zu predigen. Er wird mir helfen, diszipliniert zu sein. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vor vielen, vielen Jahren war ich in England auf der Bibelschule vor 35 Jahren. Und im Englischen gibt es so ein wunderschönes Wortspiel, das es im Deutschen nicht geht. Man hat damals viel gesprochen über die geistliche Kampfführung und die mächtigen Krieger Gottes, the mighty warriors. Und ich war bekannt nicht als ein mighty warrior, als ein mächtiger Kämpfer Gottes, sondern ich war bekannt als ein mighty worrier, ein mächtiger sich Sorgenmacher. Weil ich habe mir immer und um alles Sorgen gemacht. Ich habe mich gesorgt um Dinge, die man sich gar nicht hätte sorgen sollen. Aber ich war einfach auch von meiner Kindheit so geprägt. Ich wurde sexuell missbraucht über mehrere Jahre, was mein Leben fast zerstört hätte. Mit 12 Jahren hatte ich bereits 3 Selbstmordversuche hinter mir. Und mein Leben war einfach auch so seelisch. Ich war so kaputt. Ich habe mich um alles und immer gesorgt. Und eines Tages hat der Herr so klar zu mir gesprochen. Aber es war so klar. Und der Herr hat zu mir gesagt, weißt du, mein Sohn, dass wenn du dir um irgendetwas Sorgen machst, dann sündigst du. Das wollte ich nicht hören. Sünde ist ja etwas Schlimmes. Im Leben der Christen hat Sünde und soll Sünde keinen Platz haben. Sünde normalerweise, dass damit identifizieren wir Dinge ja wie die sexuelle Unzucht oder die Habgier vielleicht oder so Sünde, die so offensichtlich sind. Aber als der Herr zu mir gesagt hat, mein Sohn, du sündigst, wenn du dir um irgendetwas Sorgen machst, dann war das für mich irgendwie ein Stand, der zu hoch war. Ja, jeder Mensch macht sich doch Sorgen. Das Sorgenmachen ist doch normal für uns. Aber der Herr hat mich genau zu diesem Bibelvers gelenkt. Seid um nichts besorgt. Und als ich dann das wirklich das studiert habe und das mir genauer angeschaut habe, in der griechischen Grammatik ist das sehr, sehr klar ausgedrückt. Es ist nicht ein Vorschlag, den Gott uns gibt. Du, ich schlage dir mal vor, sorge dich um nichts. Sondern in der griechischen Grammatik ist es klipp und klar, es ist ausgedrückt in einer Form als ein Befehl an den Hörer, dem gehorcht werden muss. Das heißt, Gott sagt nichts, es ist besser, wenn ihr euch nicht sorgt, sondern Gott sagt klipp und klar, ich befehle euch, meinen Kindern, seid um nichts besorgt. Also wenn wir uns um irgendetwas Sorgen machen, dann widerstehen wir, dann sind wir dem Befehl Gottes in unserem Leben nicht gehorsam. Und wenn wir Gott ungehorsam sind, dann versündigen wir uns an ihm, der uns klipp und klar den Auftrag gegeben hat, uns nicht zu sorgen. Jetzt hört sich das so schwierig an und es hört sich das so an, als ob das auf ein Niveau ist, der ja gar nicht erreichbar ist. Aber ich werde euch heute beweisen vom Wort Gottes her, dass das in Wirklichkeit gar nicht schwer ist, sich keine Sorgen zu machen. Mir hat das der Herr durch seinen wunderbaren Heiligen Geist so einfach beigebracht, dass ich in einem Leben lebe, wo Sorgen keinen Platz mehr haben in meinem Leben. Wisst ihr, ich hätte Grund genug, mir Sorgen zu machen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich bin in, wie Wolfhard gesagt hat, verschiedenen Ländern dieser Welt involviert. Irgendwo habe ich ein Bett, das ich aber eigentlich nie sehe. Ich bin mehr in Flughäfen und Flugzeugen. Ich bin im letzten Jahr in über 300 Flugzeugen gesessen. Wenn du meine Frau um meine Adresse fragst, dann sagt sie dir Flughafen Sao Paulo, Terminal 3. Da verbringt er mehr Zeit als bei mir zu Hause. Wir sind eben dabei, Waisenhäuser zu gründen. Zurzeit haben wir bereits 12 Angestellte, die jedes Monat ihr Gehalt bezahlt bekommen müssen. Wir haben Kinder, bereits ca. 120 Kinder, die versorgt werden müssen. Das mache ich nur so nebenbei, das ist gar nicht meine Hauptaufgabe. Meine Hauptaufgabe ist, Gemeindegründer zu schulen in Brasilien, in Afrika, in anderen Ländern dieser Welt. Wir haben so viele Dinge, in die wir involviert sind. Da gäbe es vom Natürlichen her viel Grund, mir täglich Sorgen zu machen. Aber der Herr hat mich durch seinen Heiligen Geist gelehrt, dass es in Wirklichkeit viel einfacher ist, uns nicht Sorgen zu machen, als wir es glauben. Und ich werde euch das heute ganz praktisch zeigen, wie einfach wir ein sorgenfreies Leben leben können. Und wisst ihr, das Schöne daran ist das, wenn wir Vers 7 lesen, den nächsten Vers, da steht so klar: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Wenn du diesen Frieden haben willst, der alles übersteigt und der deine Gedanken und Herz, der deine Gedanken und dein Herz ständig, wirklich ständig bewahrt, ständig in diesem Frieden drinnen behält, diesen wunderbaren Frieden, den sich die Welt so sehr sehnt, aber die Welt ja nicht hat und leider auch viele Christen nicht haben. Das Resultat davon, dass wir uns nicht Sorgen machen, ist, dass dieser Friede vom Heiligen Geist unser Leben komplett beschützt. Dass wir dann auch in diesem Frieden leben können, den wir auch weitergeben können. Wisst ihr, Frieden ist ja nicht die Abwesenheit des Krieges, sondern es ist die Anwesenheit des Gegenwartes des Heiligen Geistes in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Frieden können wir haben, mitten unter den schlimmsten Umständen. Es gibt Leute, die haben gute Umstände und keinen Frieden. Und Leute, die sind unter den schlimmsten Umständen und leben mit diesem Frieden Gottes. Und das ist der Wunsch Gottes für dich und für mich. Dass wir nicht im Stress leben, sondern ins Frieden. Ich habe meinen Leitern in Polen, ich bin seit 15 Jahren in Polen sehr involviert. Ich fahre auch jetzt nächstes Wochenende wieder nach Polen. Und ich habe meinen Hauptleitern in Polen, meinem Team, das ich dort habe, gesagt: Hört jetzt mal gut zu. Ich bin nicht der Mann, der gerne etwas verbietet, aber ich habe gesagt, ich verbiete euch, Stress in eurem Leben zu haben. Da haben sie mich mal groß angeschaut und ich habe gesagt, wisst ihr, es gibt ganz klare medizinische Beweise, dass Stress ganz, ganz schlimm für die Gesundheit ist. Ich habe gelesen von Medizinern und Wissenschaftlern, dass angeblich Gott unseren Körper so geschaffen hat, dass der Körper sich von selbst heilt von jeder Krankheit. Auch die aggressivste Krebszelle wird vom Immunsystem zerstört, wenn unser Immunsystem gut funktioniert, so wie Gott es geplant hat. Und die größte Attacke ans Immunsystem, glaube ich es oder nicht, ist Stress, haben Wissenschaftler gesagt. Stress, das macht das Immunsystem zu. Ist das ist ja gar nicht deutsch jetzt. Stress shuts down the immune system. Wie sagt man das auf Deutsch? Wer kann mir denn helfen? Dankeschön, liebe Katrin. Stress, ich predige eigentlich nie mehr in Deutsch, nur in Englisch und Portugiesisch. Stress legt das Immunsystem lahm. Dann haben wir meine Freundin in Polen gesagt: Reinhard, du verstehst mich hier gar nicht. Wenn du mich nur verstehen würdest, wenn ich habe ja nicht Stress, weil ich mir den Auszug, ich habe mir Stress, weil ich meinen Job verloren habe und nicht weiß, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Daraufhin habe ich gesagt: Nein, du hast nicht Stress, weil du deinen Job verloren hast. Du hast Stress, weil du dem Herrn nicht vertraust, dass er dein Versorger ist. Denn wenn du dem Herrn vertraust, dass er dein Versorger ist, dann hast du keinen Stress, wenn du deinen Job verlierst. Denn dann ist deine Versorgungsquelle nicht der Job, sondern er ist der Herr und er kann verwenden, welchen Kanal er auch immer will. Aber Rainer, du hast ihn nicht verstanden. Ich habe ja Stress, weil ich in meiner Familie so viel Druck habe. Nein, du hast Stress, weil du nicht glaubst, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir schieben auf die Schuld, auf den Stress, auf unsere natürlichen Umstände, anstatt ehrlich zu sein und zu sagen: Weißt du, der Grund für meinen Stress ist in Wahrheit, dass ich mir um Dinge Sorgen mache, um die ich mir keine Sorgen machen sollte. Jetzt hört sich das eigentlich so krass an und auch so ein hoher Standard an. Aber ihr werdet sehen, am Ende meiner Predigt werdet ihr sehen, wie einfach es wirklich ist, ganz praktisch ohne Stress zu leben. Monika, ich habe ein Wort für dich. Erinnere mich, bevor ich dann weggehe, dass ich über dich prophezeie. Okay? Ich will jetzt einfach hier nicht meinen Faden verlieren. Sorgen ziehen die Wolken von morgen über den heutigen Sonnenschein. Die Sonne scheint in meinem Leben. Wenn ich mir Sorgen mache, bringe ich die Wolken, die morgen kommen können, bereits über den heutigen Sonnenschein. Sorgen ist die Zeit von heute zu verschwenden, indem wir Gelegenheit von morgen mit Schwierigkeiten von gestern zupflastern. Das hört sich so schön tief an. Das hört sich an, als ob Wolfert es gesagt haben könnte. Das kommt nicht aus meiner Weise. Ich habe das irgendwoher gelesen. Aber es ist doch so schön. Sorgen ist die Zeit von heute zu verschwenden, indem wir die Gelegenheit von morgen mit den Schwierigkeiten von gestern zupflastern. Da gab es eine Frau, die jeden Abend, nachdem sie sich ins Bett legte, wach lag, weil sie sich Sorgen machte, dass der Einbrecher kommen könnte. Ihr Mann war schon tief im Schlaf und sie weckte ihn jeden Abend auf und sie sagte, Liebling, schau mal im Keller nach, ob da nicht ein Einbrecher ist. Ich habe da irgendwas gehört. Und der Mann, als guter, liebevoller Ehemann, machte das jeden Tag, ging hinunter in den Keller, da war natürlich nichts. Eines Tages, die Frau schlief schon tief, wurde der Mann wach und er hörte tatsächlich ein Geräusch im Keller. Also ging er schnell runter in den Keller und er sah einen Einbrecher. Und der Mann sagte zu dem Einbrecher, ich bin so froh, dass Sie hier sind. 15 Jahre wartet meine Frau schon auf Sie. Und wisst ihr, so ist das aber oft auch mit Sorgen. Wenn ich euch fragen würde hier heute Morgen, wer von euch hat sich schon um Dinge Sorgen gemacht und hinten nach bist du draufgekommen, es war gar kein Grund, es hat sich eh alles von selbst gelöst, da würde wahrscheinlich jeder die Hand heben. Eine Statistik sagt Folgendes, die Durchschnittsperson sorgt sich um 40% der Dinge, die niemals geschehen werden. Du liebe Zeit, 40% aller Sorgen sind bereits völlig verschwendete Energie. Auch vom Natürlichen her. Denn wenn wir uns Sorgen machen um Dinge, die nie geschehen werden, verschwenden wir unsere Zeit und unsere Energie. Die Statistik sagt weiter, 30% der Dinge, 30% der Sorgen, die sich Menschen machen, sind Dinge der Vergangenheit, die sich nicht mehr ändern lassen. Ich werde einen Augenblick nie vergessen, wie der Herr so liebevoll zu mir gesagt hat, Reinhard, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann sie erlösen. Das hat mein Leben wunderbar auf den Kopf gestellt. Wisst ihr, wir haben alle Dinge der Vergangenheit erlebt, die nicht schön waren. Alle. Aber der Herr kann die Dinge der Vergangenheit, auch die schwierigen, auch die Dinge, die wir uns gewünscht hätten, dass sie nie geschehen wären, der Herr hat einen erlösenden Zweck auch in diesen Dingen. War es der Wille Gottes, dass ich sexuell missbraucht wurde? Auf keinen Fall. Hat der Herr diese furchtbaren Qualen in meinem eigenen Herz in meiner Seele erlöst und verwendet, das hat er. Ich habe heute für unzählige Kinder beten können, die missbraucht worden sind und die Heilung erlebt haben, weil der Herr mich als Kanal verwenden konnte, denen, die die gleichen Schmerzen erlitten haben wie ich, sie in die Freiheit und in die Heilung Jesu Christi führen zu können. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Jesus Christus kann sie erlösen. Darum machen wir uns keine Sorgen um die Vergangenheit. Das hat keinen Sinn. 12% der Leute machen sich Sorgen um die Kritik von anderen, die meist ohnehin unwahr ist. Wisst ihr, ich habe so eine Einstellung in meinem Leben entwickelt. Die Leute dürfen sagen und denken über mich, was sie wollen. Die haben Jesus kritisiert, die dürfen auch mich kritisieren. Jeder darf frei denken und sagen über mich, was sie wollen. Jemand hat zu mir gesagt, vor kurzem mal, Reinhard, machst du dir keine Sorgen? Hör, was die Leute da über dich sagen. Ich habe gesagt, nein, ich mache mir nicht nur Sorgen, ich bin froh. Weil Jesus hat gesagt, weh euch, wenn alle nur gut von euch reden. Warum machen wir uns Sorgen um Kritik von Menschen? Wenn die Kritik der Menschen wahr ist, haben wir die Gelegenheit, unser Leben zu ändern. Wenn sie unwahr ist, gibt es keinen Grund, uns darüber Sorgen zu machen. 12% der Sorgen auch hier sind verschwendet, weil du kannst an der Kritik der Menschen ja ohnehin nichts verändern. Lass die Leute dich ruhig kritisieren und schau mal, haben sie vielleicht wo recht? Dann sag, danke Herr, ich kann diesen Bereich jetzt mit der Hilfe deines Heiligen Geistes in meinem Leben ändern. Wenn die Leute Unrecht haben, dann sag einfach, oh, du, was ich tu. Liebe die, die dich verfolgen. Bete für die, die dich kritisieren. Tu gut denen, die Schlechtes von dir reden. Schick ihnen ein Opfer von 500 Euro und sag, ich möchte dich einfach segnen, weil ich dich liebe. Das ist der biblische Weg, mit Kritik umzugehen. Das hat Jesus uns ganz klar gelehrt im Matthäus-Evangelium. 10% der Sorgen, die sich Menschen machen, sind über die Gesundheit. Aber hier ist das Problem oder der Teufelskreis, wie man bei uns so schön sagt. Die Gesundheit verschlechtert sich mit dem Sorgenmachen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das können die Leute, die es wahrscheinlich auf Englisch übersetzen, nicht übersetzen. weil das gibt's, glaube ich, auf Englisch nicht. Aber 10% der Sorgen, die wir uns machen, sind Sorgen um die Gesundheit. Aber die Gesundheit, das ist medizinisch bewiesen, verschlechtert sich durch Sorgen machen. Nur 8% der Sorgen, die sich Menschen machen, sind reale Probleme, die sie in ihrem Leben wahrhaft gegenüberstehen. Also selbst wenn wir jetzt mal die Bibel und das klare Wort Gottes außer Acht lassen würden, welches sagt, seid um nichts besorgt und nur die Sachen von einer natürlichen Perspektive ansehen, dann sehen wir, dass Sorgen machen auch vom Natürlichen eigentlich eine unlogische Sache ist. Aber wie können wir jetzt das praktische Leben? Sprüche 16, Vers 3 sagt Folgendes. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken, eine andere Übersetzung sagt, deine Pläne, die werden zustande kommen. Wenn wir lernen, alle unsere Dinge wirklich dem Herrn anzubefehlen, haben wir eine Verheißung, dass alles in unserem Leben so zustande kommen wird, wie es nach seinem Willen und nach seinem Auftrag ist. Jetzt möchte ich, dass ihr ganz besonders Acht gebt auf das, was ich euch jetzt sage. Das ist keine Lehre über positives Denken, obwohl positives Denken sehr wichtig ist. Wir müssen verstehen die Kraft der Gedanken, die Gott uns gegeben hat. Aber das ist keine Lehre über positives Denken. Das ist keine Lehre, die einfach sagt, mach dir keine Sorgen, Punkt. Denn das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel macht keinen Punkt, nachdem Philipper 4, Vers 6 sagt, seid um nichts besorgt. Wenn die Bibel hier einen Punkt machen würde, dann würde das bedeuten, dass wir uns selbst erlösen müssen. Dann würde das bedeuten, dass wir uns selbst durch unsere eigenen Anstrengungen uns aus diesem Sumpf herausziehen müssen, dass hier gar nicht geht. Gott sagt nie, mach dir keine Sorgen, sonst sündigst du, Punkt. Nein, nein, nein, nein. Sondern Gott spricht ganz klar weiter. Schau, wie Philipper 4, Vers 6 so wunderbar sagt, seid um nichts besorgt, sondern. Ich habe vor langer Zeit, fast 30 Jahren, habe ich mir eine Bibel genommen, wo noch nichts darin hinein, also nichts unterstrichen war und nichts dazu geschrieben. Meine Bibeln, die waren ja immer so voll von bunten Farben und Stiften und eingrenzen und unterstreichen. Und da habe ich mir eine neue Bibel genommen, da war noch nichts unterstrichen. Und ich habe mir dann ganz besonders die Bibel durchgelesen, vor allem das Neue Testament, und für mich so Schlüsselwörter in den Bibelversen immer eingekränzelt und gehighlightet. Und die Schlüsselwörter waren für mich diese, damit, sondern. So diese Wörter, die wir oft missachten, die aber unwahrscheinlich wichtig sind im Zusammenhang der Bibel. Die Bibel sagt nicht nur, seid um nichts besorgt, sondern, dass wir das Sorgenmachen mit etwas anderem ersetzen müssen. Denn wenn wir einfach versuchen, jetzt ein sorgenfreies Leben zu leben, dann sage ich dir gleich, das geht in die Hose. Ist das Deutsch? Bei uns in Österreich sagt man das so. Das geht in die Hose. Ganz sicher, das geht sicher daneben. Dann versuchst du dem Law von Murphy irgendetwas abzunehmen, das aber in Wirklichkeit nicht funktioniert. Darum ist wichtig, dass wir die ganze Wahrheit der Bibel erkennen. Wir müssen das Sorgen machen lassen, aber wir müssen das Sorgen machen mit etwas ganz Wichtigem ergänzen. Also hier zeige ich euch die ganz logischen, einfachen Schritte. Erstens einmal sagt uns die Bibel klar, seid um nichts besorgt. Ich habe mich entschieden, diesem Wort Gottes zu gehorchen und es zu praktizieren. Und ich sage euch, als ich begonnen habe, dieses Wort in die Tat umzusetzen und zu praktizieren, hat sich mein Leben so radikal verändert, hat sich die Qualität meines Lebens so vervielfältigt positiv und so gesteigert. Ich könnte mir heute gar nicht mehr vorstellen, ein Leben zu leben, wo ich mir Sorgen mache. Das ist viel zu stressig, habe ich lang genug gemacht. Also das Erste, was ich tue, wenn in meinem Leben Umstände sind, die das Potenzial haben, wo ich mir jetzt Sorgen machen müsste, das Erste, was ich tue, ich drücke mal die Pause-Taste in meinem Leben. Wisst ihr, ich stelle mir so mein Leben vor wie einen CD-Player und da habe ich eine Pause-Taste. Und ich drücke die Pause-Taste regelmäßig in meinem Leben. Wenn ich merke, der Herr tut etwas, dann drücke ich die Pause-Taste. Dann sagen wir, okay, das will ich jetzt mal erleben, Herr. Das will ich jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes auch wirklich erleben. Also ich mache mal die Pause-Taste und sage, okay Herr, ich entscheide mich jetzt, mir auf diesem Gebiet und um diese Dinge keine Sorgen zu machen. Das ist der erste Schritt. Wir dürfen niemals vergessen, dass Gott uns den freien Willen gegeben hat und wir uns entscheiden können, wie wir dem Worte Gottes gehorchen oder nicht. Wir entscheiden uns, was wir mit unserem Leben tun. Also der erste Schritt ist, du musst einmal eine bewusste Entscheidung treffen, dass Sorgen machen darf in meinem Leben keinen Platz mehr haben. Es ist zu zerstörerisch. Das ist die erste Entscheidung. Nur dann darfst du bei dieser Entscheidung nicht stehen bleiben. Dann musst du ganz gewisse und praktische Schritte tun und etwas ganz bestimmt unternehmen, damit dieses Wort sich auch erfüllen kann und der Friede Gottes dein Herz und deine Gedanken ständig regieren kann und beschützen kann. Das Zweite, was wir tun, ist, wir müssen verstehen, wenn die Bibel sagt, seid um nichts besorgt, sondern, dann sagt es in allen Dingen. Wisst ihr, mein Vater, der ja auch Prediger war und manchmal noch predigt mit seinen 84 Jahren, mein Vater hat einmal etwas gesagt, da war ich Kind und ich habe das in einer Predigt gehört. Und das hat mich nie losgelassen. Er hat folgenden Ausspruch gemacht. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Habt ihr das schon mal gehört? So, weißt du, so die guten Vorsätze, die nie verwirklicht werden. Ich habe vor kurzem gehört, dass 50% aller Neujahrsvorsätze bereits in den ersten 24 Stunden gebrochen sind. Warum machen sich Leute überhaupt noch Neujahrsvorsätze, wenn sie ohnehin nicht zu halten sind? Aber wisst ihr, die Bibel sagt hier, sondern in allen Dingen, das heißt, wir müssen einmal die Entscheidung treffen, das Wort wirklich ernst zu nehmen, alle Dinge bedeuten alle Dinge. Das heißt, wir müssen die Entschuldigungen, diese Ausreden, die müssen wir aus unserem Leben streichen. Na, aber weißt du, du musst ja verstehen, dass hier muss ich mir Sorgen machen, weil ich war vor kurzem in Polen und da kam eine junge Dame zu mir, die war 21 Jahre und war kurz vorm Heiraten, hat ausgesehen wie 14 Jahre. Und die kam zu mir und sagte, Reinhard, bitte bete für mich. Ich habe gesagt, ja natürlich gern, wofür kann ich beten? Sie hat gesagt, ich habe ständige Kopfschmerzen, ich habe ständige Rückenschmerzen, meine Schulter ist entzündet, ich kann sie nicht bewegen. Die hatte Schmerzen von Kopf bis Fuß mit ihren 21 Jahren. Ich salbte sie mit Öl, ich legte meine Hände auf ihren Kopf und als ich begann für mich zu beten, sagte der Heilige Geist so klipp und klar, Reinhard, sie macht sich mit Sorgen komplett kaputt. Ihre Sorgen zerstören ihre Gesundheit. Die Stimme des Heiligen Geistes war so klar und unmissverständlich zu mir. Jetzt habe ich damit gekämpft. Wie sage ich ihr das? Ich will nicht sagen, du machst dich mit Sorgen kaputt. Ich will höflich und nett und liebevoll und freundlich ihr das kommunizieren. Heiliger Geist, hilf mir, ihr das irgendwie auszudrücken. Dann habe ich ihr eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, meine Liebe, machst du dir manchmal Sorgen? Es kam wie aus der Pistole geschossen. Manchmal? Immer um alles. Dann hat sie mir aufgezählt, um was sie sich alle Sorgen macht. Ich habe mir gedacht, du liebe Zeit, ein Generaldirektor einer großen Firma würde sich noch nicht so viel Sorgen machen. Auch nicht in der Wirtschaftskrise. Wie du, 21-jähriges Mädchen, das den Grund gar nicht hat dafür. Ich habe zu ihr gesagt, schau, ich werde dir zeigen, wie du herauskommen kannst aus diesem Teufelskreis des Sorgens machen, damit Jesus wirklich dir diese Gesundheit, damit du diese Gesundheit annehmen kannst, die Jesus für dich bereits erworben hat. Als ich das zu ihr sagte, ihr Vater stand neben mir. Der Vater empörte sich sofort und sagte, Reinhard, du verstehst überhaupt nichts. Ich habe gedacht, okay. Er hat gesagt, das liegt in der Familie. Das ist genetisch veranlagt. Ihre Mutter ist ganz gleich. Ihre Großmutter war ganz gleich. Ihre Urgroßmutter. Darauf habe ich gesagt, stopp. Ich sage, bitte red kein Wort mehr weiter. Jetzt will ich dir was sagen. Sie hat eine neue Genetik bekommen. An dem Tag, wo sie ihr Leben Jesus übergeben hat, wurde sie zu einer neuen Kreatur. Sie braucht nicht mehr nach der Genetik der natürlichen Eltern leben. Sie kann nach der Genetik des himmlischen Vaters leben, der sich um nichts und nie Sorgen macht. Das ist ihre neue Identität. Und ich werde ihr lehren, wie sie nach der neuen Identität leben kann und nicht geplagt und gebunden sein muss von der irdischen Genetik. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, dann meint die Bibel auch, was sie sagt. Wir haben Gottes Identität, wir haben Gottes Gene, wir haben die Gene unseres himmlischen Vaters. Drum können wir lieben, drum können wir vergeben, drum können wir auch ein sorgenfreies Leben leben, weil wir seine Natur haben, wenn wir das nur lernen, im Glauben anzunehmen. In allen Dingen, das inkludiert alle Dinge in deinem Leben, auch die Dinge, wo du 100 Gründe hast, warum du wenigstens auf diesem Gebiet dir Sorgen machst. Wir müssen wirklich lernen, das Wort Gottes so anzunehmen, wie es ist. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, dass wir wirklich in allen Dingen gewillt sind, dieses Leben zu leben ohne Sorgen. Aber dann steht klipp und klar, was wir tun müssen, wie wir unsere Sorgen ersetzen müssen. Denn nur aufhören, Sorgen zu machen, glaub mir, das funktioniert nicht. Ich habe das jahrelang probiert. Auch mit dem Gebet, Herr, hilf mir dabei. Das funktioniert nicht, weil die Bibel das nicht so lehrt. Die Bibel macht keinen Punkt, sondern einen Beistrich. Sondern wir müssen das Sorgen machen ersetzen durch was? Erstens durch Gebet. Es ist so klar geschrieben, sondern durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Das ist ganz klar beschrieben, wie wir das Sorgen machen auflösen können in unserem Leben. Wir müssen es ersetzen durch erstens durch Gebet. Was bedeutet Gebet? Gebet ist ja sehr viel missverstanden, weil Gebet ein riesiges Gebet ist. Die Bibel spricht von allerlei Gebeten. Die Bibel spricht von Arten des Gebeten. Da gibt es die Fürbitte. Da gibt es ja viele, viele Arten von Gebeten. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass der Schlüssel zum Gebet ist der neue Bund und nicht der alte Bund. Wisst ihr, im neuen Bund beten wir ganz anders als im alten Bund. Im alten Bund beten wir, dass wir vorausblicken, dass wir Gott bitten, etwas tun zu müssen. Im neuen Bund blicken wir zurück auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wir sind in himmlischen Orten versetzt mit Jesus Christus. Das ist unsere Gebetsposition. Im neuen Bund bete ich nicht, um den Sieg zu bekommen. Ich bete, weil Christus mir den Sieg bereits gegeben hat. Darum ist das Bewusstsein und die Position des Gebetes eine ganz andere. Im neuen Bund beten wir mit der Überzeugtheit und mit der Bewusstheit, dass Jesus will, dass jedes unserer Gebete auch beantwortet ist. Johannes 15, Vers 7 sagt so wunderbar, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, dann könnt ihr bitten, worum ihr auch wollt, was ihr auch begehrt und es wird euch gegeben werden. Das ist eine klare Aussage, dass Gott nicht will, dass Christen ein Leben von unbeantworteten Gebeten hat. Das ist klipp und klar für mich, da gibt es gar nichts daran zu rütteln. Johannes 14 sagt wiederum das Gleiche, wenn wir Vers 13 und Vers 14 anschauen. Wisst ihr, ihr habt ja viel gelernt über den Heiligen Geist. Das Thema kann ich hier nicht anschneiden, weil ihr einen Experten unter euch habt. Obwohl, lieber Wolfhard, ich habe viele Bücher in meinem Leben gelesen. Kaum hat ein Buch mein Herz so tief bewegt wie dein Buch über den Heiligen Geist. Ich habe das Studieren durchgeackert, Seite für Seite. Ich habe fast ein Jahr darüber gebraucht. Aber dieses Buch hat mein Leben so, nicht weil ich, wahrscheinlich weil ich nicht so intelligent bin, aber auch weil du so tiefsinnig schreibst. Auch. Aber, liebe Freunde, ich möchte euch sagen, es lohnt sich, dieses Buch betend, langsam, Seite für Seite durchzustudieren. Dieses Buch war lebensverändert. Als ich dieses Buch durchstudiert habe, da war ich an einem Punkt, da habe ich zum Heiligen Geist gesagt, Heiliger Geist, ich will, dass du mein bester Freund bist. Und er hat sofort erwidert, der bin ich aber, ich will auch, dass du mein bester Freund bist. Als er zu mir gesagt hat, ich will, dass du mein bester Freund bist, ich bin in Tränen ausgebrochen. Die Sehnsucht des Heiligen Geistes nach uns ist so tief, liebe Freunde. Wenn wir das nur verstehen und ergreifen würden. Jetzt bin ich abgewandert von meinem Thema. Das Erste, was es hier sagt, durch Gebet. Wisst ihr, wenn wir im Griechischen anschauen, was dieses Wort durch Gebet ist, das wird hauptsächlich als eine Gebetsposition verwendet, nicht so sehr als das Beten selbst. Dieses Wort wird verwendet als ein Ort des Gebets. Als ein Ort, wo wir uns positionieren zum Gebet. Und ich habe gelernt, genau das zu tun, wenn die Sorgen in meine Gedanken kommen, wenn die Sorgen an mich herantreten, wenn plötzlich alle Umstände um mich herum das Potenzial haben, mir jetzt große zu Sorgen machen. Das Erste, was ich durchdrücke, die Pause-Taste, und ich sage, Herr, ich entscheide mich jetzt keine Sorgen zu machen, sondern in dieser Situation, weil in allen Dingen, positioniere ich mich jetzt vor dir, meinem liebenden Vater im Himmel, meinen Gott, der mich so sehr liebt, meinen Vater, der mich so sehr schätzt, mein Vater, der sagt, Reinhard, es gibt keinen Grund, dass du dir Sorgen machst, ich halte dein Leben doch in deiner Hand. Ich liebe Kolosser 3, Vers 3, wo es sagt, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Schau mal. Wenn unser Leben ist, überleg mal, das ist dein Leben. Dein Leben ist wo? Verborgen in Gott mit Christus. Hier ist Christus. Und hier ist Gott. Da ganz drinnen bist du verborgen. Warum haben Christen Angst vom Teufel? Ist mir unerklärlich. Wie? Der muss zuerst durch Gott und durch Christus durch, damit er zu mir kommt. Wie soll das denn gehen? Außer ich bin so dumm und begebe mich heraus. Aber wenn ich im Glauben mit Christus in Gott verborgen bleibe, ich brauche vom Teufel keine Angst zu haben, ich brauche vor Umständen keine Angst zu haben, ich brauche vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben, denn mein Leben ist tief verborgen mit Christus in Gott drinnen. Da soll einmal ein Teufel versuchen durchzukommen, der kommt dann nicht durch. Wir brauchen nur im Glauben annehmen, was uns gehört. Also das Erste, was ich tue, ich positioniere mich einfach vor Gott. Ich mache diesen bewussten Schritt, dass ich sage, Herr, ich stehe jetzt vor dir mit allen den Sorgen, die jetzt in meinem Kopf herumschwirren. Das Nächste, was die Bibel dann sagt, und flehen. Das Flehen bedeutet ganz einfach das Ausdrücken meiner Not. Das Ausdrücken der Dinge, die mich jetzt zurzeit belasten. Das Ausdrücken der Dinge, die mein Herz so sehr gefangen nehmen. Das Ausdrücken der Dinge, die meine Gedanken so sehr gefangen nehmen. Die bringe ich, nachdem ich mich vor Gott positioniert habe, nachdem ich mich entschieden habe, mir keine Sorgen zu machen. Die bringe ich jetzt einfach vor Gott. Die lade ich da jetzt ab. Und Danksagung. Viele Menschen lassen dieses Danksagen aus. Freunde, aber das ist eines der Schlüssel, um sich keine Sorgen zu machen. Warum mit Danksagung? Weil Danksagung drückt meinen Glauben aus, dass Gott jetzt mich gehört hat, dass meine Situation in seiner Hand ist und dass ich es nicht mehr selbst tragen muss. Denn wenn wir nur beten und nur flehen, dann geschieht Folgendes. Unser Fokus ist weiterhin auf den Problemen und nicht auf der Lösung. Und dann werden die Sorgen immer größer und größer und größer, weil wir beten und beten und beten und beten mit mehr Intensität, aber in Wirklichkeit weniger Glauben. Hör mir zu. Wenn ich Gebet von irgendjemand anderen wünsche und mich entscheiden muss, eine Person im Glauben für mich beten zu lassen oder 1000 andere aus Verzweiflung für mich beten ohne Glauben, suche ich mir die eine Person aus. Weil es ist das Gebet des Glaubens, das die Dinge verändert. Nicht das Gebet einfach aus Lärm und Verzweiflung und Emotionen, sondern das einfache Gebet des Glaubens ist das, was vom Himmel die Wunder Gottes freisetzt. Darum ist das Danksagen eine ganz wichtige Sache. Wir müssen lernen, wenn wir die Dinge vor Gott abladen, dass wir das Danksagen immer eine wichtige Betonung darauf legen. Ich werde euch ein praktisches Beispiel zeigen, wie ich das mache. Wir waren auf Ferien in Washington, im Staat Washington. Da waren wir eigentlich jedes Mal dort, als wir in Amerika gelebt haben, weil Debbies beste Freundin von den Zeiten, wo sie bei der Luftwaffe gedient hat in Amerika, die wohnt dort und die hat uns immer eingeladen. Wir haben dort in der Gemeinde gepredigt und haben dann auch mit einer Gruppe von circa 30 Leuten eine Woche Ferien verbracht. Da waren wir an einem Fluss und da waren eine ganze Anzahl Teenager dabei und wir hatten immer schöne Ferien. Die Teenager sind da im Fluss geschwommen, machten Lagerfeuer und wir haben einfach schöne Gemeinschaft gehabt. Diese Freundin von der Debbie, die hat immer ein Boot gemietet. Es war circa 2,5 Stunden Fahrt von wo wir bei ihr waren in der Stadt, um dorthin kommen zu dem Ort der Ferien. Sie hat immer ein Boot angemietet für die Woche und an diesen Ferien sagte sie, Reinhard, du bist dieses Jahr für das Boot verantwortlich. Hier ist der Bootschlüssel. Das Boot war so ein Boot, wo man auch Wasserski fahren kann, also ein recht flottes Boot. Sie übergab mir den Schlüssel, sie sagte, du bist verantwortlich. Wir hatten eine tolle Woche. Der Schlüssel war ein ganz kleines Schlüsselchen, also wirklich so ein ganz kleines Schlüsselchen, das hing an so einem, wie sagt man das, so einem Plastikding, das im Wasser schwimmt, so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Damit, wenn der Bootschlüssel ins Wasser fällt, dass er schwimmt und nicht untergeht. Und am Sonntag kam ein Freund dazu auch noch und der sagte zu mir, Reinhard, ich habe gehört, du bist fürs Boot verantwortlich. Ich würde so gern Wasserski fahren. Kannst du mich bitte rausfahren mit dem Boot? Ich habe gesagt, ich gehe mal runter schon zum Steg, ich mache das Boot frei, gehe hinauf in meine Kabine, wo wir sind, in unsere Hütte. Und gleich, wenn du bei der Tür reinkommst, links, da hängt der Bootschlüssel. Bring den Bootschlüssel. Er lief hinauf. Als er unten ankam am Boot, das war doch schwer zu schätzen, aber einige hundert Meter über Wiese und Feld zwischen Zelten. Er ging dort hinunter, der kam an und er übergab mir den Bootschlüssel, aber irgendwie hat sich der Anhänger geöffnet und es war nichts da, außer dieses Plastikding, das im Wasser schwimmt. Der Schlüssel war weg. Panik hat ihn ergriffen. Warum? Wir hatten einen einzigen Schlüssel nur. Der Vermieter des Bootes, der war 2,5 Stunden weit weg, es war Sonntag. Wir hatten nicht einmal eine Möglichkeit, das Boot aus dem Wasser zu bringen. Wir wussten gar nicht, ob die überhaupt einen Reserveschlüssel hat. Jetzt hat diese die Panik bekommen. Um Gottes Willen, was machen wir? Wie kriegen wir das Boot raus? Ich habe den Schlüssel verloren, ich bin verantwortlich. Ich habe gesagt, stopp. Stopp. Warum machst du dir Sorgen? Aber Reinhard, wie kannst du sowas sagen? Wir haben den Bootschlüssel. Ja, wir haben immer Gründe, warum wir uns Sorgen machen dürfen. Aber laut der Bibel haben wir die nicht. Ich habe gesagt, nein, ich mache mir keine Sorgen. Der ist weggelaufen, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, wie ein Händel ohne Kopf, wie ein Huhn ohne Kopf, weißt du, die noch herumlaufen, ganz in Panik und wirr das Blut herumspritzen. Mein Vater hat immer Hühner geschlachtet, da erkenne ich das. Der lief herum so ganz verrückt und hat überall geschrien, helf mir den Bootschlüssel zu suchen. Ich habe mir gedacht, hör mal zu, du bist jetzt ein paar hundert Meter durchs hohe Gras gegangen. Du weißt nicht mal mehr genau, wo du genau gegangen bist. Wie soll ich da so ein Schlüsselchen suchen? Das ist ja wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Das ist ja verrückt. Da machen wir uns alle verrückt. Ich habe gesagt, nein, Herr, ich werde jetzt praktizieren, was ich predige. Alle sind gelaufen. Alle haben den Bootschlüssel gesucht. Ich bin stehen geblieben. Reinhard, warum hilfst du uns nicht suchen? Weil ich das Wort Gottes gerade praktiziere. Das ist wichtiger, als dir beim Suchen zu helfen. Ich habe gesagt, Herr, ich tue jetzt, was ich predige. Ich stoppe mal alles. Ich entscheide mich, um den Bootschlüssel keine Sorgen zu machen. Das habe ich dort laut ausgesprochen, mitten auf dem Campingplatz. Dann habe ich gesagt, Vater, dein Wort sagt klipp und klar, sei um nichts besorgt, sondern in allen Dingen, das inkludiert den verlorenen Bootschlüssel, weil alle Dinge inkludiert alles, auch die Dinge, die du nicht inkludieren willst. Alles ist immer alles, auch im Griechischen, das kannst du nachschauen, und im Hebräischen, alles ist alles. Ich habe gesagt, Herr, in allen Dingen, das inkludiert den Bootschlüssel, da komme ich jetzt vor dir in die Position, den Ort des Gebets, genau da, wo ich jetzt bin. Und dann mit Flehen, mit Ausdrücken meiner Not, ich sage dir, Herr, bitte löse das Problem. Dann habe ich hinzugefügt, Herr, Vorschriften mache ich dir nicht. Du kannst entweder einen Engel schicken, der den Bootschlüssel findet und mir gibt. Du kannst auch einen neuen Bootschlüssel kreieren. Du bist ja der Schöpfer des Universums. Wie du das Problem löst, überlasse ich dir. Aber ich komme jetzt vor dir und ich sage dir, das ist meine Not und die lasse ich jetzt in deiner Hand und danke. Und ich habe begonnen, den Herrn zu danken. Ich bin einfach durch das Feld gegangen und habe gesagt, Herr, danke. Ich danke, dass das Problem in deiner Hand ist und das nehme ich nicht mehr zurück. Ja, was geschah? Natürlich 30 Sekunden später kamen all diese Gedanken wieder. Was wirst du jetzt machen? Du bist verantwortlich für den Bootschlüssel. Wie wirst du das Problem lösen? Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe nicht mehr mich positioniert im Gebet. Ich habe auch nicht mehr gefleht und meine Wünsche und meine Anliegen vor dem Herrn kundgetan lassen. Das habe ich ja bereits getan. Ich habe nur mehr gedankt. Ich bin in der Position verharrt und ich habe gesagt, nein, ich nehme diese Sorgen nicht mehr zurück. Herr, ich danke dir, du hast mich gehört. Dein Wort verspricht mir, dass du dich sorgst um mich. Und weil es mir das verspricht, Herr, ich danke dir. Und ich habe den Herrn einfach gedankt. 30 Sekunden später kamen mir die Sorgen zurück. Ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht mehr aus dieser Position. Herr, danke. Ich danke dir, dass meine Sorgen jetzt in deiner Hand sind. Vielleicht 4 oder 5 Minuten später hörte ich einen älteren Mann schreien, der gar nicht nach irgendwelchen Schlüssel gesucht hat, der einfach da bei seinem Zelt war. Ich hörte ihn schreien und sagte, ich habe hier einen Schlüssel im Gras gefunden. Hat irgendjemand einen Schlüssel verloren? Danke. Herr, danke. Wisst ihr, das ist eine Geschichte. Ihr könnt meine Frau fragen. Fragt die liebe Debbie. Ich könnte euch hunderte solche Geschichten erzählen, die ich erlebt habe, nachdem ich begonnen habe, diese Wahrheit zu praktizieren. Hunderte. Wo wirklich Gott Wunder getan hat, wo Gott eingegriffen ist. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir oft Gott daran verhindern, einzugreifen, weil wir ihm im Weg stehen. Ich kann mich erinnern, als meine Frau versuchte, unseren ersten ältesten Sohn die Schuhe zu binden. Und er glaubte, er ist schon ein großer Junge, kann die Schuhe schon zu binden. Aber wir wussten es, er konnte es noch nicht. Und eines Tages mussten wir schnell weg, wir waren unter Zeitdruck. Und ich habe gesagt, Daniel, setz dich hier auf die Stiege, der Papa bindet dir schnell die Schuhe zu. Er hat mich weggestoßen mit seinen 3 Jahren. Hat mich so richtig weggestoßen. Nein, Papa, ich binde mir die Schuhe selber zu. Ich bin schon ein großer Bub. Und ich habe gewusst, er kann es nicht. Aber er ließ mich nicht in seine Schuhe, zog die Schuhe zurück, schob mich weg. Ich ich hätte ihn müssen mit Gewalt irgendwie da zwingen. Er hat dann seine Füße gestrampelt. Ich konnte es gar nicht. Also bin ich zurückgestiegen. Nach circa einer Minute oder zwei Minuten hat er in Frust ausgerufen: Die blöden Schuhe, die gehen ja gar nicht zu binden. Papa, hilf mir! Und als er das gesagt hat, sprach der Heilige Geist zu mir: So geht's mir mit vielen meinen Kindern. Ich will mich um sie sorgen, aber sie lassen sich mich nicht, weil sie glauben, sie müssen alles selbst lösen. Freunde, hört mir zu. Wenn wir lernen würden, uns um nichts zu sorgen, sondern die Dinge in seiner Hand zu lassen, so wie es unser Wort sagt, nicht nur würden wir in diesem permanenten Frieden leben, sondern wir würden auch wirklich leben, wie der Herr sich um uns sorgt. Die Bibel sagt, werfet eure Sorgen auf den Herrn. Warum? Warum? Weil er sorgt sich um euch. Wie oft ist es so, dass der Herr so dabei ist, neben uns steht, der Heilige Geist sagt, bitte lass mich, bitte lass mich, bitte lass mich. Lass los, mach deine Hand auf. Ich habe das hunderte Male erlebt, dass wenn ich loslasse, der Herr bereits immer schon neben mir gestanden ist und gesagt hat, ich wollte eh immer schon das Problem lösen. Ich habe nur gewartet, dass du meinem Wort gehorchst und dass du einfach im Glauben mir Dank sagst, weil du hast jetzt mir schon deine Not kundgetan, du hast dich positioniert im Gebet, du hast klipp und klar gesagt, was dein Anliegen ist und jetzt, wenn du mir im Glauben dankst, weil du im Glauben wirklich annimmst, dass ich mich um dich sorge, wenn du deine Nöte auf mich wirfst, willst, wenn du das im Glauben annimmst, dann wirst du sehen, wie ich einschreite. Ich habe Dinge erlebt, die unbeschreiblich sind. Leute sagen zu mir oft, Reinhard, du hast immer nur Glück. Ich habe gesagt, das hat mit Glück nichts zu tun. Wisst ihr, warum mein Leben so schön und reich und erfüllt und wunderbar ist? Hat mit Glück nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich verstanden habe, es gibt tatsächlich einen Vater im Himmel, der sich um mich sorgt, der mich so liebevoll annimmt und dem ich mehr im Wege gestanden bin als irgendwer sonst. Es ist nicht der Teufel, es sind auch nicht die Umstände, die das Problem waren. Ich war das Problem, weil ich durch meine eigenen Verletzungen, durch meine eigenen Dinge aus der Kindheit her immer gedacht habe, wenn ich die Kontrolle über mein Leben nicht habe, dann wird mir wieder etwas geschehen, was nicht so gut ist. Und als ich alles das dem Herrn hingelegt habe und ihm meine Verletzungen ausgeliefert habe und er mich heilen konnte und ich vergeben konnte und ich lernen konnte, dass das Wort sich wirklich bewahrheitet, wenn ich einfach so handeln kann, wie er es in seinem Wort sagt, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, hat sich mein Leben so wunderbar verändert. Debbie wird euch kurz ein Zeugnis erzählen, was so passend dazu passt. Debbie redet, sie versteht an und für sich sehr gut Deutsch. Habt ihr ein zweites Mikrofon für mich? Sie war ganz nervös, weil die Debbie redet so gut Deutsch, aber dadurch sie zurzeit sehr intensiv am Portugiesisch lernen ist, wenn sie versucht, was in Deutsch zu reden, kommt sie immer auf Portugiesisch raus. Und sie hat mir gesagt, nein, Liebling, ich kann das nicht auf Deutsch, bitte hilf mir doch. Jetzt wird sie in ihrer Muttersprache auf Englisch euch das kurz erzählen. Ja, aber ihr könnt alles mit mir Deutsch reden, ich verstehe das alles. Wenn ich Deutsch reden will, es kommt Portugiesisch aus, aber ich verstehe es immer noch. Das war gut, du kannst es auf Deutsch. Yeah, just that. Okay, I grew up in Los Angeles. Ich bin in Los Angeles aufgewachsen. And there was a time when I was threatened by a big Mexican girl. Und da gab es eine Zeit, wo ich von einem großen mexikanischen Mädchen immer wieder bedroht wurde. Yeah, I wouldn't have thought that. And I had to run home from school every day for a year. Ein Jahr lang musste ich jeden Tag von der Schule nach Hause laufen. And so I got to the place where I actually hated big cities. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich eine Großstadt einfach hasste. And I just thought all the big cities are so dangerous. Und ich habe mir gedacht, alle Großstädte sind gefährlich. And then I was living in Austria and I had children. Dann lebte ich in Österreich und wir hatten Kinder. And then God told us we needed to move to Vienna. Und Gott hat gesagt, dass wir nach Wien übersiedeln müssen. And I was really scared to move to Vienna. Und ich hatte Angst, nach Wien zu übersiedeln. Because I thought, oh no, it's really dangerous. Something's going to happen to my kids. Ich habe mir gedacht, das ist gefährlich und meinen Kindern wird etwas angetan werden. And then I said, okay, God, I know you love my kids more than I do. Und ich habe gesagt, ich weiß, Gott, du liebst meine Kinder mehr als ich sie liebe. So I know you will help me, you will protect my kids. Ich weiß, du wirst mir helfen und du wirst meine Kinder schützen. So I said, I trust you. Ich vertraue dir. And so we moved to Vienna. Wir übersiedelten nach Wien. And then there was a time when we lived right next door to the school. Und wir lebten für eine Zeit lang direkt neben der Schule. And I was always looking out the window and I was watching the children in the school. Und ich habe immer beim Fenster hinausgeschaut und die Kinder beobachtet. And if they were sitting alone in the playground, I would cry because they don't have any friends to play with. Wenn sie in der Zeit zum Spielen in der Pause alleine gesessen sind, dann habe ich oft geweint. Ich habe gesagt, nein, die haben keine Freunde hier gefunden. You know, and the mother's heart is breaking for her child. Das Mutterherz ist für das Herz ist für die Kinder gebrochen. And then when it was time for them to come home from school, I would be watching to make sure that they were safe. We were right next door to the school, you know, and I was watching to make sure they could make it from the school to our apartment building. Und obwohl wir neben der Schule wohnten, als sie von der Schule nach Hause gekommen sind, habe ich immer aufgepasst und geschaut, dass sie wohl sicher nach Hause kommen. And I wasn't even 100 meters, I don't think, but you know, mom watching, you know. Es war nicht einmal 100 Meter, aber die Mutter hat sich immer Sorgen gemacht und geschaut. You know, it's like the mother hen, she's gathering all her chicks and she's protecting them under her wings. So wie die Mutter Glucke, die ihre Küken immer bedeckt, beschützt. And so I was always protecting them, always watching them, always making sure everything was okay in their lives. Habe sie immer beschützt und immer beobachtet und geschaut, dass alles gut geht in ihrem Leben. And then one day I was away, I don't know, shopping or something, and I came home. Und eines Tages musste ich einkaufen gehen, und als ich nach Hause kam, I came home with a tram. Ich kam nach Hause mit der Straßenbahn. And when I got out, my two boys were standing there. Und als ich nach Hause kam, standen meine zwei Jungs dort. And the younger one was crying. Und der Jüngere hat geweint. I said, "Well, why are you crying? What's the matter?" Und ich habe gesagt, warum hast du geweint? Was ist los? And he told me that some Turkish like a little gang of Turkish people were there, and that one of them had just beat him up. Und hat mir gesagt, da war eine Gruppe von jungen türkischen Jungs, und einer davon hat ihn verprügelt. And it hit me so deep in my heart. Und das hat mir so tief in meinem Herzen wehgetan. And then I went upstairs and I was a little bit angry with God. Und ich ging in die Wohnung hinauf und ich war etwas zornig gegen Gott. And I said, "God, you said you were going to protect my children. You didn't protect him. They beat him up. This is exactly what I was thinking was going to happen. Why didn't you protect him?" Ich habe gesagt, Gott, du hast mir versprochen, du wirst meine Kinder beschützen. Aber warum hast du ihn nicht beschützt? Die haben ihn jetzt verprügelt. And God said very clearly to me. Und Gott sagte ganz klar zu mir. I couldn't because you were in the way. Ich konnte nicht beschützen, weil du bist mir im Wege gestanden. And I realized that what happened to my kid, my son, was my fault. Und mir ist bewusst geworden, es war meine Schuld, was mit meinem Jungen geschehen ist. Because I said I trusted God. Weil ich gesagt habe, Gott, ich vertraue dir. But I was still trying to control the protection of my children's lives. Aber ich habe immer noch versucht, den Schutz für die Kinder meines Lebens in der Hand zu halten. After that, I let go and I learned to trust God for my children. Dann habe ich sie losgelassen und ich habe gelernt, Gott auch für sie zu vertrauen. Freunde, es ist 12.17 Uhr. Ich lasse euch nach Hause gehen. Ich spüre so eine starke Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich könnte bis 19 Uhr hier durchdienen und dann gleich weitermachen. Aber wir lassen euch in Frieden gehen. Bitte stehen wir kurz gemeinsam auf. Wenn du ein Heilungswunder brauchst, ich werde jetzt für Heilung beten. Ich sehe jede Woche Wunder, wie sie in der Apostelgeschichte sehen. Augenlicht wiederhergestellt, taube Ohren geöffnet, verkrüppelte Menschen gehen. Ich habe vor kurzem einen Mann gelebt, der einen Bruch hatte. Vor 3 Tagen war der gebrochen hier, der, wie heißt das? Das Handgelenk gebrochen, 3 Tage zuvor. Wir beteten, ich habe gesagt, geh morgen ins Krankenhaus, lass dir den Gips runternehmen, besteh drauf auf ein neues Röntgen. Der kam am nächsten Tag zurück. Es war kein Zeichen, dass irgendwann irgendwas mal gebrochen wird. Freund, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein Gott des Übernatürlichen. Er wird in unserem Herzen einen neuen Glauben freisetzen, dass wir das ergreifen können, wofür Christus am Kreuz einen hohen Preis bezahlt hat. Streck dich einfach jetzt aus nach dem Wunder, welches dir gehört. Vater im Himmel, ich danke dir für das Wirken des Heiligen Geistes hier in diesem Raum. Vater, im Namen Jesus Christus, in seiner Autorität, breche ich jeden Krankheitsgeist in diesem Gebäude. Ich breche jeden Schwachheits- und Krankheitsgeist in dem Körper der Geschwister dieser Gemeinde. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, um die Wunder vom Himmel auf diese Erde freizusetzen. Ich befehle jede Allergie jetzt im Namen Jesus aus den Körpern der Geschwister Gottes zu weichen. Ich befehle jede Schulter, die verletzt ist und die nicht mehr beweglich ist, im Namen Jesus jetzt frei zu sein und völlig heil und wieder beweglich zu sein. Ich befehle jedem Knie, das entzündet ist und das verletzt worden ist und das nicht mehr beweglich ist und das von Schmerzen geplagt ist, sei los von deinem Leiden im Namen Jesu Christi. Ich befehle jedem Rücken, der verletzt wurde und der entzündet ist. Ich befehle allen Teilen des Rückens, sei heil, sei los von deinem Leiden im Namen Jesus Christus. Ich befehle jetzt im Namen Jesus, dass sich jedes Magengeschwür auflöst. Sei los von deinem Leiden. Es gibt jemand hier, der hat ganz schlimme Verdauungsprobleme. Du kämpfst mit Verdauungsproblemen. Du kannst kaum etwas essen. Wenn du isst, es wird so schwer für dich. Und es ist immer für dich ganz schwierig. Und der Herr möchte dir sagen, ich bin jetzt hier mit meiner heilenden Kraft. Und ich werde deine Verdauungsprobleme heilen, jetzt in diesem Augenblick. Und du wirst gesund sein, dass du die Speisen genießen kannst, die ich dir so reichlich gebe. Im Namen Jesu Christi, nimm deine Heilung jetzt an. Da gibt es Menschen, die jetzt gerade geheilt werden von Nasenentzündungen, wo deine Nasen ständig entzündet sind und ständig verstopft sind. Ich sehe auch, wie der Herr so Gewächse aus den Nasen jetzt rausnimmt. Im Namen Jesus Christus, wir setzen jetzt die Herrlichkeit des Heiligen Geistes frei, um jedes Nasengeschwür zu entfernen, um jede Nase freizusetzen durch die Kraft des wunderbaren Heiligen Geistes. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt jeden Kranken hier in diesem Raum berührst. Setze den Glauben Gottes frei. Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Heil jetzt durch diese Reihen gehst und die Menschen berührst und sie freisetzt. Im Namen Jesus Christus. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist jetzt jeden Menschen praktisch dabei hilfst, das, was sie heute gehört haben, in die Tat umzusetzen. Herr, lass das eine Veränderung in dieser Gemeinde sein, dass das eine sorgenfreie Gemeinde ist, die den Frieden Gottes lebt und erlebt, die die Gedanken und Herzen voll von dem Frieden Gottes haben, der sie regiert. Heiliger Geist, hilf uns, das in die Praxis umzusehen. Erinnere uns daran, bei dem nächsten potenziellen Sorgen machen, dass wir einen Sieg haben in Jesus Christus und unser Leben in seiner Hand ist. Danke, Heiliger Geist, dass du das tun wirst. Im Namen Jesus. Amen. Danke, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, hier zu sein. Heute Abend um 19 Uhr sehen wir uns wieder.